Aber irgendwann fällt es dann doch auf, besonders wenn man sich besucht. Wenn wir zum Beispiel nach Wismar fahren zu den alten Freunden, da ist immer noch so ein bisschen DDR-Mentalität vorhanden. Aber es gleicht sich doch an und man stellt immer wieder fest, die haben doch wesentlich mehr schon von der Welt gesehen als wir hier im Westen. Man hat ja nach der Wende den großen Nachholbedarf gehabt und hat seine umgerubelten Gelder in Reisen gepackt. Und das macht sich heute sehr stark bemerkbar, indem ja, man heute hört, ich war schon in Madagaskar, ich war schon in der Domrep, da war ich noch nicht. Ja. Oder auch, wie man seinen Garten gestaltet. Gartengestaltung in der alten DDR war eine spärliche Gartengestaltung, die nur auf Nutzpflanzung rauslief. Das ist auch heute noch vorhanden, wenn man in die Gärten guckt. Im Hintergrund steht immer noch eine Rabatte mit Kohlrabi oder mit Möhren oder ähnlichem, ja, was man hier im Westen kaum noch hat.